Ich nahm das Mikrofon und sagte einmal yo. Das hat mich krank gemacht, ich nannte mich jetzt Ho. Tage A, grenzenlos, Sacke A, Morse kam. Danach hieß es erstmal Arbeitsamt, denn meine Songs kamen nicht an. Wir gründeten Rebility und mein Papa besorgte uns den ersten Auftritt, fühlten uns begabt. Markus ging zur Stadt, machte einen Proberaum klar. Es gab nur ein Problem, nämlich, dass unsere Musik scheiße war. Easy ist der Connection, war unser lokaler Konkurrent. Sie hatten zwei gute Rapper und anders als wir in meinen Fans. Dafür hatten wir Rapper, die nicht gerappt haben. Mit deinem Text in Bavian und Dober coolen Rap-Namen. Naja, bis auf diesen Umstand lief es ja nicht schlecht. Nebenbei nutzen wir den Proberaum als Druckversteck. Jugendtreff, Hund als Bett. Wir waren überzeugt, dass man uns bei Optik Records bald entdeckt. Meine Jugend hat mich gebrannt, Mark, verändert und gepanzert. Früher war ich Teilzeit-Rapper, heute mach ich's ganz hart. Die Flows waren krampfhaft, jeder Auftritt eine Schandtat. Doch dann hab ich mich infiziert und reime seitdem krank. Meine Jugend hat mich gebrannt, Mark, verändert und gepanzert. Früher war ich Teilzeit-Rapper, heute mach ich's ganz hart. Die Flows waren krampfhaft, jeder Auftritt eine Schandtat. Doch dann hab ich mich infiziert und reime seitdem krank. Obama zog ins Weiße aus und Wolfsburg wurde Meister. Rapability löst sich auf Macht und dann als Manix weiter. Und ich ging in den Westen und ich wollte nur rappen. Doch jeden, den ich getroffen habe, den konnte man vergessen. Außer Michael, der konnte wenigstens flown. Zwar rappte er ausschließlich über seine Drogen. Doch seine Mutter hat ihn denkbar schlecht erzogen. Sie war alkoholkrank, flohen früher eine Ho. Manix war Geschichte, auch ich hab mich tot geglaubt. Ein Jahr später fand ich in der Miet seinen Proberaum. Nach all den Jahren war ich immer noch weiß, doch immer noch heiß. Kaufte mir ein teures Mic und schrieb dann auch an neuem Scheiß. Ich sollte auftreten, daher brauchte ich ne Crew. Wegen der Mundharmonika nannten wir uns Rap on Blues. Wir haben auf den Bühnen der ganzen Stadt gerappt und waren überzeugt, dass man uns bei Acro bald entdeckt. Meine Jugend hat mich gebrannt, Mark, verändert und gepanzert. Früher war ich Teilzeit-Rapper, heute mach ich's ganz hart. Die Flows waren krampfhaft, jeder Auftritt eine Schandtat. Doch dann hab ich mich infiziert und reime seitdem krank. Meine Jugend hat mich gebrannt, Mark, verändert und gepanzert. Früher war ich Teilzeit-Rapper, heute mach ich's ganz hart. Die Flows waren krampfhaft, jeder Auftritt eine Schandtat. Doch dann hab ich mich infiziert und reime seitdem krank. Vermutlich war ich einfach nur zu ambitioniert. Mich packte der Übermut, ich wollte unsere Gage investieren. Doch nicht jeder wollte das, deswegen gab es wieder Streit. Das allein hat schon gereicht, Rap und Blues war es vorbei. Doch schon nach kurzer Zeit lernte ich krasse Leute kennen. Sie machten Musik ohne PC, nannten das Ding Instrument. Sie hassten Rap, aber hatten keinen Proberaum. Und so war Linie 83 meine erste Band. Zwei Auftritte und schon war das doch wieder Geschichte. Weil ich für eine Frau gerne auf mein eigenes Leben verzichte. Der Platz im Umzugswagen war leider nur begrenzt. Daher hat sie meine Musik vorher im Wald ausgesetzt. Sie fand erst nach zwei Jahren den Weg nach Haus zurück. Ich lernte ein Naturtalent, Ken Bronco ist verrückt. Er schreibt einfach einen Text und rappt ihn dann perfekt. Daher sind wir überzeugt, dass Chipperator uns entdeckt. Meine Jugend hat mich gebrannt, Mark, verändert und gepanzert. Früher war ich Teilzeit-Rapper, heute mach ich's ganz hart. Die Flows waren krampfhaft, jeder Auftritt eine Schandtat. Doch dann hab ich mich infiziert und reime seitdem krank. Meine Jugend hat mich gebrannt, Mark, verändert und gepanzert. Früher war ich Teilzeit-Rapper, heute mach ich's ganz hart. Die Flows waren krampfhaft, jeder Auftritt eine Schandtat. Doch dann hab ich mich infiziert und reime seitdem krank.